Heute wieder mal mit dem Dom. Ja, hallo, und mit dem Marcella. Ja, hallo, und ohne Tobi. Ja, aber mit mir. Dem Martin. Richtig. ja, Tobi ist im Urlaub. Wir grüßen schön nach, weiß gar nicht, ob man das sagen darf, aber wir grüßen schön. Ja. Vielleicht hört er uns ja, vielleicht hat er ja dort WLAN und... San Francisco? Nein, da kommt ja gerade Dom wieder her. Ja. Der war ja eine Woche länger, hat noch ein bisschen Urlaub hinten dran gehängt und... ein bisschen Jetlag. Ist noch ein bisschen jetlagged. Ja, das macht ja dann, also mit 2 Wochen Aufenthalt in Amerika ist das ja mit dem Zombie-Modus noch ein bisschen länger. Ja. Der erste Tag war so ganz gut, der zweite Tag komplett durchgeschlafen und Amerika-Tag gehabt. Heute näher ich mich gerade wieder ein bisschen im deutschen Rhythmus an. Mal gucken. Wahrscheinlich dauert es eine Woche, bis man so richtig wieder da ist. Bei mir hat es auch ewig gebraucht. Aber hey, kein Chlorwasser. Oh. Ja, aber Brom. Brom, bei uns ist Brom im Wasser. Was? Nein, aber in San Francisco ist auch teilweise auch Brom im Wasser, dachte ich. Okay. Und was macht das? Chlor ist aber schlimm. Nee, in San Francisco ist Chlor, alles Chlor. Echt? Also in meinem Hotel habe ich es zumindest nicht geschmeckt, aber wahrscheinlich schmecke ich es einfach nicht mehr. Deine Haare haben es geschmeckt. Ja, meine Haare sind lila geworden von dem San Francisco-Wasser. Ich weiß gar nicht, ob wir das letztes Mal nicht schon erzählt haben. Doch, ich glaube schon. Ja. Wenn alte Männer, wir erzählen immer die gleichen Geschichten jede Woche. Dabei schreiben wir diesmal die Folge 170 und da habe ich mir was Schönes rausgesucht, nämlich den HR-Text. Jetzt ruft bitte alle im HR-Text die Seite 170 auf. HR, für alle, die es nicht wissen, Hessischer Rundfunk. Das ist ein Fernsehsender. So, ja. Und Text wirklich Teletext. Ja, Text. Video-Text. Liebe Kinder, Teletext, das ist das, was wir früher im Fernsehen hatten, was lustige ASCII-Art angezeigt hat. Wusstet ihr, dass es mal einen Feldversuch von Arte gab für Enhanced Videotext? Ja, wusste ich. Noch mehr Farben. Mhm. Ganz schräg. Ich find ja sowieso super absurd, dass das ja in der Abtastlücke so stattgefunden hat, der ganze Datentransfer von Teletext. Und deshalb hat es immer so lange gedauert, weil da einfach wirklich nur so in Video kodierte Binärdaten zwischen den Bildern, also in dem Overscan-Bereich praktisch vom Fernseher. War nicht auf der Amaze eine Künstlerin, die Videotext-Animationen gemacht hat und irgendwie auch so Minitel und so Kram? Mhm. Ja. Weil ich mich gerade wundere, warum Arte einen Enhanced-Videotext-Prototyp, wenn es ja schon Minitel in Frankreich gab. Aber ach, Minitel war besser, oder was? Ja, das war schon so Richtung Datex BTX von Frankreich. Ja. Das ist ja auch schön, ja. War relativ weit verbreitet im Vergleich zu BTX und Datex J dann. Ja. Geile Abkürzungen. Auf Seite 170 des HR-Videotextes ist ein Frosch zu sehen. Oh. Pixelart-Frosch. Im Mixer. Und ihr könnt euch jetzt denken, welche Seite das ist. Die Wetterseite. Genau, die Wetterseite. Cool. Und es ist zwar Vorhersagen, Hessen, Regionalstädte, 3 Tage Wetterlage, Unwetter, Sonne, Mond und Bauernregeln. Ja, der Frosch sitzt an einer Leiter ganz unten und freut sich. Die fiese Sau. Oh, Seite 160 ist dann Luftgüte. Ah. Es gibt ja diesen Teletext immer noch. So in Fernsehern ist der immer noch eingebaut und man kann da immer noch nachgucken. Ja. Mein Papa ist ein großer Fan davon. Also es gibt so Internet-Teletext-Gateways von den meisten Sendern. Krass. Ja. Das Geilste daran finde ich, mein Papa schaut immer Teletext in einem Bild im Bild auf dem Fernseher. Das heißt also, die Technologie hat nicht Halt gemacht. Nee, das ist auch so richtig geil. Bei meinem Vater ist es so recht großer Full-HD-Fernseher und der Teletext-Modus ist dann so die rechte Seite Teletext, die linke Seite gestauchtes Bild. Geil. Das ist so ein... Also was Fernseher alles so an Optionen haben inzwischen. Aber was früher die coolste Option für Teletext war, ist, was ja eigentlich gedacht war für Untertitel, dass du irgendwie den Hintergrund ausschalten konntest. Mhm. Dann konntest du irgendwie auch die ganze Teletext-Seite irgendwie ohne Hintergrund angucken und ohne Kontrast, weil im Hintergrund irgendwie Fernsehen war. Ja, habe ich auch gemacht. Und die Untertitel waren ja auch gar nicht schlecht. Also Untertitel habe ich öfter mal benutzt sogar. Es gab so wenig. Also in meiner Kindheit war das irgendwie so einmal am Samstagabend, dass da irgendwas untertitelt war. 2-Kanal-Ton. Ja, das auch noch. Ja. Und Untertitel. Ja, damals als Stereo irgendwie noch neu war. Ja, und der Star Wars-Spot immer lief. Ja. Wo Tante Beru dann auf auch Stereo gesprochen hat. Und ich wusste, das Lustige ist, ich wusste überhaupt nicht, welcher Film da läuft. interessant. Ja, das ging immer, das war immer diese Szene mit dem Mixer und ich dachte, das wäre vielleicht ein Werbespot für Haushaltsgeräte oder so. Mhm. Aber es war Star Wars. Auch geile Idee, oder? Du hast einen Stereoton und dann machst du halt eine, machst du zwei Monotonspuren da drauf und klar, dann hast du Mehrkanalton. Oder wie hieß es dann damals? Zweikanalton. Zweikanalton. Schräg. Ja. Wobei beim Mixen macht man das ja immer, also hier so, ich sehe es gerade, weil eben vor uns ein Mixgerät steht, so ein Mischpult, da macht man das ja heute noch so, dass ein bisschen, dass man Stereokanal als zwei Monos benutzt. Ach, wenn wir schon bei dieser ganzen Technologie-Scheiße sind, ich habe ja gestern 24 geguckt, bis aktuell jetzt, da ist ja noch die letzte die Staffel raus, und da ich habe die auf Sky geguckt, auf ja, so einer Skybox, und so eine Skybox, die bootet ungelogen, glaube ich, 4, 5, 6 Minuten. Okay, ist wenn das Windows CE oder? Weiß ich nicht. Alle Animationen im Interface gehen so mit 3 Frames pro Sekunde oder so. Ich würde ja dafür sprechen. Ich komme aus dem Lachen nicht mehr raus, wenn du die Tonspur gerne auf Englisch hast, mhm, und dann praktisch so mehrere Folgen am Stück guckst bei Sky Anytime, ja, dann musst du jedes Mal wieder die Tonspur umstellen. So, und zwar möglichst schnell. Also du drückst Play. Vorher kannst du die Tonspur noch nicht auswählen. Und dann hast du dieses Menü da unten, das relativ langsam reagiert. Und dann ist es gerade bei 24 so, kurz bevor das Previously kommt, kannst du es schaffen, umzustellen. Ansonsten hast du das Deutsche nochmal, was bisher geschah. Hm. Das ist, also Technologie, was den Fernsehsektor angeht, ist so schlecht. Die Smart-TV-Geschichten von Samsung, mein Gott, also wie kommt man auf die Idee, da nicht mal was zu machen, was performt? Ja, was in irgendeiner Form, also ist es ja schon schlimm genug, dass du auf diese Fernbedienung rumdrückst, aber dass du dann noch wirklich so eine Latenz hast von einer gefühlten Stunde, bis dein Klick ankommt. Eieiei. Und das hat sich nicht so verbessert. Wenn nicht wir jetzt so Venture-Capital-Startup-Menschen wären, dann würden wir sagen, das müsste mal jemand disrupten. Aber sagt jetzt keiner. Apple TV und so kommt ja bald. Ich hatte ein schönes Erlebnis mit Satu am Freitag. Ich muss Internet noch kurz einhaken. So, erstens, Frage, dieses neue 24, das ist ein Reboot oder nicht? Nee, das ist kein Reboot, das ist ein Follow-up. Nächste Staffel, aber also nur 12 Folgen lang. Im Moment sind 8 ausgestrahlt. In Deutschland erhältlich über Sky. Und das ist irgendwie mit Chloe und mit Jack. Bauer. Chloe und Jack und Hella noch, also von der letzten, weiß nicht, ob du die letzte, nee, es ist wirklich 4 Jahre nach der letzten Staffel, die ausgestrahlt wurde. Ja. Und funktioniert erstaunlich gut. Die ersten 2 Folgen sind ein bisschen, haben ein bisschen Fadenbeigeschmack, mhm, aber so als Gesamtheit funktioniert die Storyline gerade und ist praktisch eine von den besseren Staffeln, finde ich. Gut, gut. Also zwischen 12 dann. Ja, richtig. Oh. Ja, Zwischenruf ist hiermit beendet. Du kannst über Satu schimpfen. Naja, ich hatte ein relativ flaky Internet am Freitag. Mhm. Und Satu hat es mir dann zugemutet, 20 Mal den gleichen 30-Sekunden-Werbespot zu sehen. Aber das musst du verstehen, momentan ist doch gerade WM. Aber ja, überträgt die Satu über sich gar nicht? Ja, ich habe, das Witzige war, ich habe WM geguckt und musste 20 mal 30 Sekunden über die WM da, das davor gucken. Ah, cool. Sehr schön. Sehr schön. Ja. Fun Fact, so in San Francisco in der Bay Area haben sie auch Fußball geguckt, wirklich, kam so in den Kneipen, hätte ich mir nicht gedacht. Und die Kanadier nennen Fußball auch Fußball. Ja. Also, das habe ich auch nicht gewusst. Also ich dachte, Fußball? Fußball, wirklich, ja. Also Football. Football. Aber Fußball aber ist ja so, wieder. Aber für die Kanadier ist also Football auch wirklich so Soccer. Ja. Und wusste ich auch nicht. Dachte, der ganze Kontinent ist so wahnsinnig. Nein, also das Lustige ist ja auch, die Kanadier haben auch das metrische System, bis, glaube ich, auf eine Ausnahme irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Frau. Nein, Gewicht wahrscheinlich oder irgendwie so. Ja, also, oder was? Flüssigunzen? Irgendwie so, keine Ahnung. Flots. Ah, ja. Immerhin hat es dazu geführt, dass ich 6 von 6 Toren verpasst habe. Yay. Ja, wir aber sind ich dachte, nicht so Fußball. War nicht Montag irgendwie das mit den vielen Toren? Es war Spanien-Holland. Ach, Spanien-Holland. Okay. Ja. Also ja. Niederlande. Was mir gerade noch einfiel bei deinem Skybox, bootet unglaublich langsam und hat irgendwie interessante Hardware. Ich bin letztes Mal wieder ICE gefahren, wie ich das hier häufiger tue. Und dann scherzte ich so, weil irgendwie auf einem dieser lustigen Displays, es gibt ja die Wägen mit den Displays also nicht nur am Ende des Wagens, sondern auch in der Mitte. Also mit diesen komischen dreieckigen, keilförmigen Displays. Ja. Und da läuft wohl irgendein Linux drauf. Und das ist nicht mehr ganz so aktuell. Das war irgendwie eine Kernel-Version, die zwar im Enterprise-Bereich wohl noch supported wird, aber irgendwie auch schon eher ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Und dann twitterte ich so drüber, ha, lustig, hier irgendwie fahren das Computermuseum. Und dann hat mir jemand so geantwortet, ja, guck doch mal vorne beim Schaffner, da läuft wahrscheinlich Windows 3.1. Und Tatsache, ich habe dann geguckt und es gibt tatsächlich noch ICEs, auf denen Windows 3.1 gefahren wird. Ja, wenn man denkt, dass Steve Jobs mit dem iMac die Diskette abgeschafft hat und die Reservierungen noch mit Diskette gehen. Ja, auch immer wieder ein neuer Spaß für die, die es nicht wissen. Die Reservierungen werden auf 5,25 Zoll Disketten. 5,25 ist es, oder? Ja. Die großen? Echt? Ja, doch, auf großen. Nee, die dünnen Floppies so wirklich. Nicht die. Ja, ja. Nicht die 3,5. Cool, ja. die kann man lochen und dann kann man doppelt so viel Reservierungen drauf speichern. Ich habe das Gefühl, manchmal passiert das. Nee, aber deswegen funktionieren die Reservierungen so oft nicht, weil dann die Diskette kaputt ist. Ach so, und okay. Wenn auf dem Weg nochmal ein Bahnhof ist, wo Disketten nachgereicht werden können, also auf der Strecke München-Berlin, ist es meistens in Nürnberg, dann versuchen sie es nochmal meistens irgendwie. Hast du schon einen Schaffner mit Disketten in der Hand gesehen? Nee. Ich kenne die Story, aber Fotos davon. Du fährst ja öfter mal. Das ist ja okay. Ja. Mich wundert, dass es nicht Mikrofilm ist. Mikrofisch. Nein, Mikrofilm, das aus den amerikanischen Filmen. Aber mal so aus der Vergangenheit, so jetzt in die aktuelle Lage. Du hast iMac erwähnt, keine Diskette mehr. Es gibt einen neuen iMac. Yay, mit Diskette? Nee, auch nicht mit Retina-Display, so gar nicht, sondern es gibt einen Einsteiger-iMac, der eher so die Performance-Qualitäten eines MacBook Airs hat. Und der kostet halt auch 1.000, der kostet auch so viel. Ja. Das heißt, so, wer einen günstigen iMac haben will, der hat so Full HD ist die Auflösung bei einem 21 Zöller, also 1920 mal 1080. Kann man kaufen, ist aber, also gerade jetzt mit Yosemite finde ich halt so, dass anscheinend wollen sie echt nicht nur Retina gehen. Man kann ihn ja auch einfach nur als Display benutzen. Ja, aber dafür ist er auch nicht so toll, oder? Mit Thunderbolt. Weiß ich nicht, wenn du so ein Full-HD-Display kriegst du schon günstiger. Naja, aber ja, so als Einstiegsgerät ist es schon ganz okay. Ja. $1,100. Ja. Vergleichbares in Euro. 1099 Euro, genau, auch. Haben wir den Preis auch wirklich so gemacht. Das ist natürlich gerade mit dem schlechten Dollarkurs. Ich würde tendenziell lieber zum MacBook Air greifen an der Stelle, aber wenn es eh irgendwo rumstehen soll, kann man machen, glaube ich. Ist jetzt nicht das Schlechteste. Das MacBook Air hat halt keinen 21,5-Inch Monitor. Ja, das hat noch schlechteres Display. Das stimmt. Und vor allem kleiner. Ah, ja. Aber das ist so rausgekommen, wo sie alle gedacht haben, so okay, die iMacs sind jetzt am abverkauft werden, da kommt bald was Neues. Und jetzt kommt ein Einstiegsmodell. Ja. Ich brauche Retina für den Desktop. Ich brauche Retina überall. Was soll die Scheiße? Du hast doch Retina für den Desktop. Du musst doch einfach nur ein MacBook Pro da hinstellen. Naja, egal. was wollte ich gerade sagen? Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Mist. iPhones, Rumors. Es gibt wieder Bilder von iPhones, die aussehen wie die iPod Touches, so gefühlt. Ein bisschen, nee, eigentlich ziemlich genauso. Hat ein bisschen größer. Das ist ja irgendwie so irgendwie 4,7 und 5,5 Zoll. Erhärtet sich jetzt immer mehr. Dass das so daherkommt, so dünner und größer, so wie gedacht. Beim großen Modell, wenn die Fotos echt sind, also bei beiden ist Touch-ID mit dabei, ist noch irgendwie ein extra Loch vorne, so finde ich jetzt interessant, oben bei der FaceTime-Kamera ist bei einem größeren noch irgendein extra Sensor oder so. Keine Ahnung, oder Audio, ich weiß es nicht, vielleicht so ein Heartrate-Monitor dann oder was. Kannst du den Finger drauf legen. Monitor fürs Ohr. Ja. Eben, direkt am Ohr. So musst du einmal so hinhalten. Genau. Müsste eigentlich auch gehen. Ja, genau. Und wenn er merkt, dass dein Blutdruck steigt, dann senkt er die Mikrofonsensitivität, weil du schon schreist wahrscheinlich, dich aufregst. Ja, das ist eine gute Idee. Und einen iPad Air Mockup haben sie auch noch drauf. Den haben wir jetzt nicht verlinkt an der Stelle, aber auch bei MacRumors. Sieht halt aus wie das iPad Air jetzt, nur mit Touch-ID unten dran und ein bisschen anderen Plus-Minus-Buttons. Aber haben die das gleiche Seitenverhältnis? Irgendwie sieht das so aus. Ich glaube schon, dass die das gleiche Seitenverhältnis haben, die zwei Telefone. Das wäre ja entwicklertechnisch dann doch ganz angenehm. Nee, ich glaube, das Große hat schon mehr Pixel, das nervt schon. Das muss fast mehr Pixel haben. Ja, ist trotzdem schön, wenn es das gleiche Seitenverhältnis ist, gerade wenn du Spiele entwickelst. Also meinst du? Wenn du zum Beispiel Unity-Spiele entwickelst, was ich momentan ja nicht tue, dann ist es einfach sinnvoll, das gleiche Seitenverhältnis zu haben, weil du dann davon ausgehen kannst, was ist zu sehen und was ist nicht zu sehen. Mhm. Insofern, darüber bin ich dann schon mal ganz glücklich, aber ob man denen trauen kann, wissen wir ja auch nicht. Ja, ja. Immer noch Rumors. Und es dauert ja auch noch, bis sie es wirklich ankündigen. Die Zeit ist. Ich hatte ja schon jetzt erwartet, nach diesen ganzen Hints in den Sessions, dass noch mal was ganz anderes kommt. mit ganz anderen Größen oder so. Aber naja, also das ist, da gab es ja so dieses Rumor von davor, dass man irgendwie mehrere Apps gleichzeitig an dem Bildschirm hat. Das riecht schon auch danach irgendwie. Ja. Wie willst du denn da mehr? Da so groß ist doch nicht. Er meint Auto-Sizing, Auto-Layout-Gedönse. Das ist mehr was sich an auf Splitscreen auch orientiert. Ja. Also es hat auch, glaube ich, jemand auch auf MacRumors ein Video verlinkt von, wenn man bei dem Developer-Tools irgendwie FUBAR macht, dann kann man auf dem Simulator mit irgendwelchen Gesten zwei Apps nebeneinander laufen lassen, rastermäßig. Da gab es ein Video, das durch die Gegend grasiert. Ja, irgendwie mit so wird Multi-App aussehen auf iPad oder so, heißt der Titel auf Englisch. Kann man auch die gleiche App zweimal laufen lassen? Bestimmt nicht. Das wäre aber cool eigentlich. Ja. Mhm. Können wir gleich mal einen Bug fallen. Man kann nicht die gleiche App zweimal laufen lassen. Apropos Bug, die neuen Betas sind draußen und der Bug-Reporter ist jetzt auch auf dem iPad. Ja. Direkt. Und ich finde ja so, dieses geiles Feature fehlt mir noch bei Yosemite direkt. Hoffentlich bauen sie da auch noch ein, gerade wenn sie jetzt das Beta-Programm für Privatkunden auch machen, weil das ist schon besser, wenn du einfach auf dem Device sagen kannst, hey, Bug mit der App und der Package dann alle Crash-Reports und die Screenshots kann man gleich vom Phone oder vom iPad runter machen. Großartig. Autokorrekt ist ein bisschen fehl am Platz. Ich habe einen relativ kryptischen Bug gefeilt damit, weil ich irgendwie deutsches Autokorrekt hatte und ich irgendwie schnell abschicken wollte. Aber so grundsätzlich, sowas braucht zwar die Webseite, da kriegt man echt Kotzen, so Raiders-Fallen auf der Webseite. Gibt's denn auch so Fuffs? Fuffs? Lieblingsbugs. Wo du einen Bug plus einsen kannst, weil das ist noch ein Feature, was ich gerne hätte. Nee, man kann sie nur abschicken. Aber ich meine, du kannst zumindest jetzt auf den Geräten praktisch einen Screenshot machen und eine minimale Beschreibung dazu schreiben und dann duplicaten die den schon in den richtigen. Also wenn du irgendwas faffen willst, machst du einen Screenshot von derselben Situation und machst halt einfach so einen Bug, der ziemlich aussagelos ist, dann finden die schon den Duplicate. Das ist im Endeffekt das Plus 1. Und das hilft wohl auch, weil intern ist so, wie viel Duplicates gibt, durchaus, zumindest kriegt man das immer wieder von Entwicklern gesagt, aber eine Aussage, wann was gefixt wird. Wie fotografiere ich denn ein Array? Das sind die schwierigen Fragen des Lebens. Nur kurz als Erklärung, auf dem iPhone gab es diese Beta-Reporter-App ja schon zur ersten Beta. Mhm. Und jetzt irgendwie auf dem iPad ist es mit der zweiten neu. Genau, und Yosemite hat es leider noch nicht. Tja. Aber Yosemite hat jetzt wieder einen, dürfen wir das eigentlich hier? Ich glaube schon, wir dürfen das hier. Wir dürfen nur nicht das Produkt Wenn das bewerten. Auf der WWDC erwähnt wurde, dann dürfen wir es sagen, glaube ich, oder? Echt, so ist es? Nee. Der WWDC ist ja offen zugänglich für alle. Ja, wir dürfen aber auch so drüber reden. Wir dürfen nur keine, egal. Wurscht, Ding ist wieder zurück. Sag schon, Fotoboost. Weil Fotoboost kurz weg war und die Leute so Schreckangst hatten. Hm. Und Fotoboost macht ja schon immer viel Spaß, also gerade mit Nichten und so. Kann man eigentlich Fotoboost so einstellen? Mit Nichten. So einstellen, dass die Fotos nicht gespiegelt werden? Ich glaube schon. Ah ja, okay. Kann man, glaube ich, ja. Da gab es sowas, ja. Das ist ja bei den Selfies auch so, dass sie gespiegelt werden. Und zwar hinterher. Nee, vorher. Also während du das Selfie machst, ist es gespiegelt. Okay. Weil sonst Nein, aber ich habe schon Bilder gesehen, wo dann der Text falsch rum war. Ich weiß nicht, wie die jetzt entstanden sind. Der Text dann? Ja. Wahrscheinlich nicht dadurch. Vielleicht hat jemand einen Screenshot gemacht. Keine Ahnung. Oder vielleicht war es auch bei Fotoboost. Ich weiß es nicht. Aber ich habe schon... Fotoboost macht auch standardmäßig, glaube ich, wirklich lässt die gespiegelt, die Bilder. Auch wenn er so schießt. Das iPhone macht, dreht es dir nur um, während du es benutzt. Und danach kommt es richtig rum raus. Aber ich glaube, bei Fotoboost bleibt das Bild in der Spiegelung. Und dann ist der Text, wenn du praktisch irgendeinen Text in die Luft hältst oder so, dann ist der falsch rum. Ja. Rückwärts lesen. Texte in die Luft halten. Nee, ja, was weiß ich, ein Schild oder so diese schlechten Selfie-Bilder mit... Das ist auch so ein Meme, wo du immer irgendwelche Texte auf einer Karte schreibst und dann Ja, kennst du nicht, sind alle schlecht. Doch, kennst du schon. Was ich noch nicht kannte, was mir jetzt neu war, was ich wohl verpasst habe, man kann Google Glass kaufen mittlerweile. Die Explorer Edition wirklich so. Ja, ja. Also es ist bescheuerte Entwickler-Edition. Ja, ja. Google behauptet weiterhin, es wäre Beta. Man kann es aber jetzt offiziell auch kaufen. Also man braucht da keine Einladung mehr und Gedöns. Man muss nur US-Bürger sein und kann dann irgendwie so ein Google Glass klicken. Bist du immer noch so scharf drauf? Auch wenn das. Ich war noch nie so wirklich scharf drauf, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, da kann man, glaube ich, jetzt dem geneigten Hörer sei nahegelegt. Also spätestens seit ich weiß, dass das Ding halt keine Batterie hat, war ich nicht mehr so scharf drauf. Das stimmt. Ja. Das bewahrheitet sich weiterhin. Also ist irgendwie so. Ich habe da mal ein Review verlinkt. Und es hat sich jetzt da bei der Explorer Edition nicht so viel getan im Vergleich zu der Explorer Edition, über die jetzt schon geredet wurde. Das sind halt irgendwie 3 bis 5 Stunden, je nachdem, was man macht. Und teurer Spaß. Irgendwie kostet irgendwie 1.000 Euro oder so, 1.000 Dollar. Und Und ist auch zutiefst lächerlich. Also der Daily Show Artikel, der Beitrag, den wir dahinter noch verlinkt haben, ich weiß nicht, ob er wieder geht, im Moment kann man ihn nicht abgreifen, aber der hat mich sehr, sehr zum Lachen gebracht, weil das war halt, also einerseits natürlich überspitzt, keine Frage, also Daily Show hat irgendwie 5 oder 6 Glasträger, die sich so beschweren, dass sie so schlecht behandelt werden von der Gesellschaft, weil das ist halt einfach die Zukunft und wir werden diskriminiert und dann hat Jason Jones schon auch echt gut drauf, denen vor den Latz zu geben. Aber nichtsdestotrotz, du siehst halt auch, wie sie es benutzen. Also der eine macht halt einmal so diesen Nackenwurf, um das Ding anzumachen. Es ist alles einfach lächerlich. Das Ding wirkt so auf voller Breite scheiße. Es sieht scheiße aus, es hilft dir nicht viel, die Bedienung ist kacke. Es fühlt sich halt so an wie MP3-Player vor dem iPod. So. Und genau das wollte ich gerade sagen. Das ist mir genauso in den Sinn gerade gekommen. Es ist halt einfach, okay, ja, wahrscheinlich kommt da irgendwann mal was Tolles, aber das ist halt bestimmt nicht ihr. Stimmt, so ein Roxio oder so ein Roxio Jukebox. Oder mein CD-MP3-Player, den ich da zu Hause auch noch hatte, wo dann irgendwie alles geht, aber nix und ein kleines Display und es gibt immer wieder doch und hat einen extra Buffer und man kann auch den Boost-Modus irgendwie in dem Slider anmachen mit Hold nebendran und. Jetzt rate mal, warum Apple Beats gekauft hat. Weil da kann man super die Batterie verstecken in den Kopfhörern. Und dann hast du hier noch so Plexiglas davor und fertig. Demnächst, also hier habt ihr es zuerst gehört, demnächst gibt es auch Beats mit Kameras. Genau, die sind so an der Kopfhörer seitlich. Mhm. So in dem, das ist ein cooles Hipster-Kopfhörer-Ding auf. Und das hat dann gleich Stereo-Kameras. Hinten und vorne für 360-Grad-Videos. Das ist super was. Ja. Ja, wo wir schon beim Absurden sind, Kindle macht jetzt auch noch, Amazon macht jetzt noch ein Produkt, das auch Kindle heißt und wieder kein Kindle ist, nämlich das Kindle Fire Phone. Jetzt gerade, oder? Ist die Produktvorstellung oder bald, so heute findet die irgendwie noch statt. Ich weiß es nicht. Du weißt schon, dass es ein Phone ist, wirklich? Ich habe nur so diese ominöse Produktankündigung. Ja, das ist schon klar. Also, dass es ein Phone ist, ist jetzt mittlerweile schon relativ gesichert. Das Wackelphone. Ja, das Wackelphone. Das Video habe ich gesehen, da wo alle drauf gucken und wie macht er es und warum gewackelt. Und das irgendwie Wackelbedienung oder was? Also man kennt ja diesen 3D-Effekt von Apple iOS 7. So dieses und so also ungefähr stelle ich mir das vor, also, bloß dass es halt getriggert wird durch deinen Blickwinkel. Ja, also die den 3D-Effekt jetzt nicht kennen, also zumindest nicht den wir meinen, wenn du zum Beispiel einen Alert-Pop-Up hast, so irgendwie so einen Dialog, wo du OK drückst und dann dein iPhone nach vorne und hinten kippst, dann bewegt sich diese Alert so, damit das aussieht, dass es sich nicht bewegt. So, das klingt jetzt albern, aber ist so. Sprich, er bewegt sich auf dem Display rauf und runter, damit er sich anpasst an deinen Blickwinkel, der halt irgendwie interpoliert wird, nachdem wie du das Telefon hältst. Und dieses Kindle Fire Phone, das macht halt Face-Tracking auch noch über die Kamera. Okay. Also weiß halt wirklich ganz genau, wo du hinguckst und kann dementsprechend halt auch noch coolere und bessere 3D-Effekte dahingehend machen. Und noch weniger Strom haben wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Das ist ganz erstaunlich, dass ich den überhaupt nicht mehr wahrnehme. Ich auch nicht, im Homescreen auch, weil im Homescreen passiert das ja auch. Ja. Ja. Und aber im Homescreen ist es auch ein bisschen subtiler als jetzt bei einem Pop-Up zum Beispiel. Aber ja, das stimmt. Wie kriegt man einen Pop-Up? Wie mache ich das überhaupt heutzutage? Das ist eine gute Frage. Den Alert auslösen, wirklich. Mit irgendwas im Kalender editieren. Das geht läuft nicht. Doch alles über Notifications mittlerweile. Hm. Ja, wir harren mal gespannt der Dinge, was dann dieses Kindle Fire Phone noch so alles können soll. Ich würde mal davon ausgehen, dass es wieder irgendwie ein Android Fork ist. Bücher vorlesen. Ja, weiß nicht, ob sie das dürfen. Ja. Nun ja. Jetzt machen sie auch noch ein Telefon. Aber mal anders gefragt, warum machen die ein Telefon? Das macht man heutzutage so. Naja, aber beim Telefon ist es auch ein bisschen die Frage. Also entweder sie haben halt mit diesen Telefonverträgen, die sie eh für den Kindle schon gemacht haben, schon Deals mit den Telcos, und warum dann nicht auch Telefon und noch eine Alternative machen. Medien angucken und so weiter, klar. Bücher lesen. Puh, also es macht am wenigsten Sinn bisher in meinem Kopf im Verhältnis zu dem, also der Fire macht wirklich Sinn, weil sie halt die riesen Medienbibliothek auch haben. Und dann hast du halt ein Medienabspiel-Device, also im Endeffekt einen Amazon Store-Player. So. Und ja, na gut, dann halt den Store vielleicht noch ein bisschen nach vorne bringen, erweitern. Ihr wisst zu dem Zeitpunkt, wo ihr diese Folge hört, wahrscheinlich schon mehr und könnt dementsprechend jetzt gerade über uns lachen, wie wir hier rumraten. Ja, ich hoffe ja, dass in dieser Vorführung Jeff Bezos Lache auch stattfindet, weil da muss man immer ein bisschen Schauer. Habt ihr diese Einladung gesehen? Die ist ja sehr lustig, weil Onkel Bezos hat wohl mit der Einladung zusammen, die an die Presse rausging, auch sein Lieblingskinderbuch irgendwie verschickt. Okay. Mit dem Kommentar, ja, hier, das ist mein Lieblingskinderbuch und es wäre doch schön, wenn alles a little bit different wäre. So, und Ja, also das passt wenigstens mal, dass sie Bücher verschicken. Stimmt. Das ist das können Tat. Sie auch noch. Können sie wohl noch, ja. Gut. Dann habe ich eine kurze Geschichte, die ich mit einem Pro-Tipp verbunden habe. Nämlich, ich habe die Woche so ein bisschen mich informiert, was alles in Unicode 7 so passiert, und habe festgestellt, dass immer noch kein Klingonisch in Unicode 7 ist. Nee? Nein. Ist da kein Platz? Das ist kein Platz. Nein, das war schon vor langem eine Entscheidung irgendwie, dass Klingonisch keine Sprache ist, die im Alltagsgebrauch ist und deswegen nicht in Unicode aufgenommen wird. Sind gar keine, ist Elfisch und sowas auch nicht drin? Nein, leider auch nicht. Okay. Auch nicht Sindarin und Co. Dothraki. Dothraki auch nicht, leider. Nun ja, aber es gibt da irgendwie einen inoffiziellen Seitenarm von Unicode sozusagen. Das ist dieses Conscript, heißt es, glaube ich, Directory, wo sich die ausgestoßenen Sprachen und nicht offiziellen Characters irgendwie so einen Space reservieren können. Okay. Also im offiziellen Unicode-Standard ist halt irgendwie Private Space oder so, und dieses Conscript-Konsortium vergibt den dann quasi. Oder ich weiß gar nicht, ob es ein Konsortium ist, keine Ahnung. Nun ja, aber da hat Klingonisch tatsächlich einen Platz, so, und Unicode Code Points. Und man kann sich jetzt Fonts installieren, die dann diese Codepoints belegen und dann dementsprechend auch angezeigt werden, wenn du die installiert hast. Was jetzt einerseits die Darstellungsseite irgendwie adressiert. Und dann dachte ich mir aber was ist jetzt, wenn ich Klingonisch tippen will? So, ist hier irgendwie auch, und auch daran hat man gedacht, nämlich man kann in macOS habe ich auch wieder erst, ist mir auch wieder erst eingefallen, habe ich schon lange nicht mehr gemacht, die Key-Layouts auch selbst basteln. So. Ja. Und das ist der eigentliche Pro-Tipp an der Stelle, weil die wenigsten wollen wahrscheinlich Klingonisch tippen, aber man kann sich alternative Key-Layouts bauen. Man kann sich zum Beispiel selbst ein Emoji-Keyboard bauen, wo man jetzt irgendwie, wenn man Q drückt, kommt der Smiley-Emoji zum Beispiel. Ach, auch nett. Taucht dann jetzt auch in der Vorschau auf? Also kann ist diese Keyboard-Vorschau, die man so aktivieren kann, da voll dynamisch, dass die Keylayouts alle unterstützt? Ja. Genau, also du kannst da irgendwie dieses Keylayout in die Library legen und kannst sogar ein Icon noch mit gleichem Namen daneben legen, und dann hast du oben auch so ein lustiges kleines Icon. Also es gibt für Klingonisch gibt es das zum Beispiel, da hast du also das Klingon Empire-Symbol dann. Ah ja, okay. Und cool. Da kannst du auch selbst Sachen definieren. Und es gibt sogar Software, die das erleichtert. Es gibt ein Programm namens Ukulele. Da kann man eigene Keyboards basteln. Ja, cool. Und dann könnte man praktisch auch einfach nur die ganzen Modifier-Erzeugnisse austauschen, weil irgendwie, wenn man Alt gedrückt hält, gibt es ja irgendwie dann das Trademark und so weiter Symbol und da braucht man ja die Hälfte irgendwie wahrscheinlich nicht. Und da könnte man sich selber was zusammenbasteln, was dann Zeichen enthält, die man selber öfter mal braucht. Du kannst sogar eigene Dead Keys bauen. Also es ist halt irgendwie, zum Beispiel, wenn man auf einer englischen Tastatur Alt U drückt, dann hat man ja so dieses Diakrit-Symbol und kann dann eine zweite Taste drücken, um zum Beispiel ein Öl zu machen. Auch das kannst du mit Key-Layout-Files nachbilden. So könntest du so mehrere Meta-Ebenen von Keyboards bauen. Ja, du könntest praktisch schon den ganzen Emoji-Teil auf irgendeinen so Modifier auch so Alt-E oder so. Genau. Cool. Tja, da kann man sich. Da gibt es wahrscheinlich auch schon einiges, oder? Ich habe jetzt nicht weiter gesucht danach, aber vielleicht, keine Ahnung. Interesting. Tja, ungeahnte Weiten des Keyboard-Layouts. Da, was mich auch gleich zum Konsum bringt, weil jetzt hat man sich auf Mac irgendwie da diese klingonischen Schriftarten installiert und kann klingonisch tippen. Hat man das? Ja, natürlich. Und dann ist man unterwegs und kann seine eigenen Tweets im Hirn nicht mehr lesen, weil man auf klingonisch getwittert hat und Zeit wird nichts angezeigt. So, Pech gehabt. Auch da kann geholfen werden, weil man kann ja beliebige Fonts installieren tatsächlich mittlerweile auf iOS. Mit einer Software namens AnyFont. Geht immer noch, gell? Ja, ja. Und ich habe das dann auch gleich ausprobiert, ob das auch für CodePoints funktioniert. Sprich, ob iOS dann irgendwie schlau genug ist zu sagen, oh, ich habe diesen CodePoint hier in diesem Font nicht und deswegen muss ich den klingonischen Font nehmen. Und es klappt auch alles. Voll super. Ja. Ah ja, den klingonischen Font nutzt du praktisch nicht direkt, sondern nur indirekt, weil die CodePoints dir auf als Twitter Fallback, aus deinen eigenen Tweets entgegenkommen. Aber schön. AnyFont. Funktioniert irgendwie über eine technische Geschichte, dass da ein Provisioning-Profile gebaut wird oder sowas, dass man dann einfach öffnen muss. Diese Fonts werden über Provisioning-Profiles installiert. Ich würde mal davon ausgehen, dass dieses Feature in iOS ist, damit Firmen Hausfonts irgendwie installieren können. Also so Firmen mit Hausschriftarten, vermutlich dafür ist es da. Ja, denke ich auch. Deshalb wird es hoffentlich auch bleiben. Keine Ahnung. Also es ist zumindest wirklich bekannt, dass es geht. Insofern, wenn sie es abdichten wollten, hätten sie es wahrscheinlich schon gemacht. Ja. Oder sie machen es halt mit iOS 8, aber wahrscheinlich nicht. Also ich habe gehört, in iOS 8 funktioniert es auch noch. Ja, hast du gehört. Ja, gut, dann doch mal jemand anderes. Ich habe hier auf der Liste noch Off-Off. Hört sich an wie ein Schweinchen, ist es aber wahrscheinlich nicht. Nee, Off-Off ist ist umsonst und ist... Ja, gut, der nächste App. Das ist gratis, wollte er sagen. Ja, ist gratis und ist so eine App, die halt so genau einen Zweck hat, nämlich Prozente zu auszurechnen von Dingen. Also wenn du wissen willst, wenn was 30% off ist, wie viel es dann ist, hast du einfach die Zahl und einen Prozentwert oben und dann das Ergebnis. Und dann kannst du die sowohl ausrechnen und kurz anzeigen lassen, wie der Wert, der prozentuale Wert ist, als auch wie wenn es um den prozentualen Wert reduziert ist. So, das ist schon alles. Eine große Tastatur, also macht so ein simples Ding. Für den amerikanischen Supermarkt gedacht, wo irgendwie immer überall steht, wenn du 3 kaufst, ist es 20% off. Und dann willst du wissen, wie viel kostet es dann eigentlich. Zum Beispiel, ja. Genau. Oder halt Prozentrechnung, weil da vertut man sich ja schon gerne mal. Und kann man mal schnell machen. Tja. Macht, sieht auch ganz hübsch aus, soweit. Macht auch nicht mehr, also genau das. Du kannst dir anzeigen lassen, wie viel um diesen Prozent reduziert ist, der Wert, oder wie viel dieser Prozentwert von dem Wert ist. Tja. Ja, das war's schon. Mein kleines Tühlchen. Was macht, da ist das so ein Schalter, das eine ist off und das andere ist off. Es ist eben das kein Schalter, ich habe gerade gedacht. Doch, es ist schon, du kannst off oder off auswählen. Und also mit Doppel-F oder einfach F? Genau, mit Doppel-F ist halt so, wenn du jetzt 30% reduziert hast und ansonsten ist es 30% von irgendwas. Also kannst du praktisch einerseits... Ach so, 30% off und 30% off 20. Genau. So, ah, okay. Und es geht immer so um so und so viel Prozent von der anderen Zahl, aber halt... Das Ergebnis ist entweder um diese Prozentanzahl reduziert oder die Anzeige von der Prozentanzahl. Ich verstehe. Ja, genau. Tja. An dieser Stelle eine kurze Empfehlung für Programmierer und alle anderen Menschen, die öfter mal Dokumentation durchwühlen müssen. Ich persönlich finde da Dash eine sehr schöne App für Mac. Zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es sehr, sehr viele Dokumentationen in dem Dash-Format gibt mittlerweile. Mhm. Also man kann sich da irgendwie Perl neben Objective-C, neben irgendwie Ruby on Rails installieren. Erlangen und kann auch, die alle zusammen, dafür hab ich viel benutzt. Genau, kann die alle zusammen durchsuchen. Man kann sogar, wie heißt's? Na, ich blenke gerade, wie diese. Wie heißt der Dienst, wo irgendwie alle dumme Programmierfragen stellen im Internet? Stack Overflow. Stack Overflow. Man kann sogar Stack Overflow Archive runterladen, also auch offline benutzen. Okay. Dass man irgendwie, wenn man jetzt unterwegs ist und kein schlechtes Netz hat oder kein Netz, dann kann man sich da sogar irgendwie Archive von Stack Overflow durchwühlen und kann die auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen runterladen. Also es ist da für alle, es ist fast alles drin, was man so braucht, glaube ich. Ja, ich finde das ganz nett. Ich nehme es selten her, merke ich. Also für Erlang habe ich es eine Zeit lang gut gern hergenommen, aber da habe ich irgendwie die LDoc-Webseite auch, die ganz gut ist. Also meistens gibt es immer eine Webseite, mit der man auch gut was findet. Ja. Bei Ruby war es wichtig irgendwie, weil die Ruby-Webseite war ein bisschen nervig mit der Doku. Ja, kostet ein bisschen Geld. Ich glaube nicht so viel, oder? Ein paar. Ich habe das irgendwie mal geschenkt bekommen, glaube ich. Ah, ja. Oder es war gerade umsonst oder so, keine Ahnung. Ja, aber wird auch nochmal regelmäßig geupdatet und so. Auch, es gibt auch noch so eine Cheat-Sheet-Geschichte, kannst du irgendwie Git und Co. Auch noch erklären lassen. Und die Man-Pages haben sie auch noch komplett integriert, wenn man mag. Und Unity ist auch drin. Stimmt, Unity wird da auch erklärt. Okay. Ja, also ist auch von den Doku-Browsern jenseits von Apkido, was mir immer am liebsten war für Objective-C, auch am positivsten aufgefallen. So, ja. Weil da gab es ja einige und irgendwie wird auch weiter gepflegt. Bin ich auch dafür. Jo. Du benutzt weiterhin Apkido. Ich benutze für Objective-C weiterhin Apkido, weil ich brauche einfach so diese Suche mit allen Ergebnissen. Apkido ist nicht so besonders hübsch, aber es findet halt das Zeug und ist knapp und kompakt und ich kann mehrere Fenster aufmachen. Der Doku-Browser von Xcode macht mich immer noch fertig. Also wenn ich irgendwo Apfelklick drauf mache, ist gut, aber suchen, die völlig die Hölle. Es bleibt auch so. Auch Xcode 6 macht da kein, also ist eher ein bisschen absurder, weil sie halt Swift und Objective-C auch noch parallel immer in der Doku haben, was jetzt auch nicht, also wenn du jetzt nur Objective-C programmierst, der auch nicht hilft, sondern einfach nur mehr Clutter reinmacht. Ja. Nun ja, nun denn. Aber ansonsten, Dash macht einen ganz guten Eindruck und ich finde da, was ich suche, das finde ich ganz, ganz schön. Schwerkraft. Schwerkraft ist ein Spiel, das ich entdeckt habe. Das ist ein nettes, kleines Spielchen. Um was geht's? Du hast so einen kleinen roten Blob und du hast Planeten. Und der kleine rote Blob muss Sterne einsammeln, die da irgendwie rumfliegen. Und du kannst die Planeten an- und abschalten, die dann Schwerkraft erzeugen praktisch. Und der kleine Blob fliegt dann so je nach Schwerkraft durch die Gegend und soll halt die Sterne einsammeln möglichst schnell. Ha. Also so ein bisschen Orbital-Spiel, aber mit dem Twist, dass du halt die Planeten ein- und ausschaltest. Und so, ich habe jetzt da mal so in Kapitel 2 Mitte gespielt und es hat viel Spaß gemacht und war simpel. Keine Ahnung, ob noch der große Coup kommt, aber so ein kleines, feines Spiel, es gibt dir. Also wenn ich die Screenshots richtig interpretiere, dann kommen wohl auch noch schwarze Löcher dazu später. Ich gehe davon aus, dass man die dann vielleicht nicht abschalten kann. Vielleicht, ja. Aber sieht hübsch aus. Sieht so ein bisschen so Sendung mit der Maus-Style aus auch. Ja. Also ein bisschen im besten Sinne kindgerechte Grafik irgendwie. Also hat so auch Spaß gemacht. Süßer kleiner Blob, der dann so auch immer so ein bisschen zusammenquetscht, wenn er dann auf dem Planeten. Oh. Süß. Schwerkraft, 1,99 Dollar im Store. Für iPad und iPhone? Ich glaube, ja. Ich habe es jetzt nur auf dem iPhone gespielt, weil ich kein iPad dabei hatte. Ah, ich habe es gerade auf dem iPad geguckt. Naja. Ah, süß, klein, macht Spaß. Ja. Sei empfohlen an dieser Stelle. Du hast diese Woche gar nichts empfohlen, Marcel. Ich habe nur an meinem Interface für Rules rumgeschraubt und ja, das kann nichts gespielt. Das kann man aber natürlich empfehlen. Das kann ich empfehlen. Also das neue Interface für Rules ist voll schön. Total gnadenlos. Ja. Nun ja, es dauert noch ein bisschen, bis man das dann auch genießen kann in freier Wildbahn. Genau, deswegen ist es besser, wenn ich nicht so viele andere Sachen spiele. Aber Schwerkraft lade ich mir jetzt gerade. Okay. Habt ihr irgendwie so, ihr habt ja letzte Woche ein bisschen E3 ja. Talk gemacht. Habt ihr irgendwie was, was man aktuell jetzt unbedingt haben müsste? Also sollten wir uns jetzt schon eine PlayStation oder eine Xbox One kaufen? Nee. Na, also was mich so aus letzter Woche gereizt hätte, wäre halt Entwine. Was ja gleich released wurde auch. Also das was, geht, was oder? Gleich für die PS4 kam und jetzt irgendwie bald für die PS3 kommt. Insofern muss ich jetzt deswegen noch keine neue Konsole. Für Entwine wäre es irgendwie so ein bisschen irgendein großes Spiel? Nicht, oder? Die kommen alle erst. The Witness kommt irgendwie erst. Also je nachdem, was zuerst kommt, ist irgendwie Bloodborne oder Witness so mein PS4-Kauf-Initiator. Und die ganzen PS3-Spiele kann man auch nicht spielen auf der PS4, gell? Da gibt es überhaupt keinen. Doch, also mit PlayStation Now halt. Also dieses übers Netzwerk-Stream-Ding. Na, dann muss ich es nicht mehr installieren von der Größe her und dann, was zahle ich da dafür? Unklar. Unklar, aber das ist ja alles in Beta noch und sie wollen auch den Preis irgendwie in der Beta eruieren und so, war die Aussage. Ach, aber sowas könnte man theoretisch. Gebt uns auch mal Feedback, was ihr da zahlen würdet. Also ich könnte theoretisch so ein PlayStation 3 Spiel spielen oder manche davon, alle davon. Unklar. Es ist unklar, was die Abo- und Kaufmodalitäten sein werden. Also ob du da eine Flatrate kaufst für ich kann alles PS3 spielen auf der Welt, wo es gibt. Oder ob du irgendwie 3 Titel im Monat ausleihen darfst oder was da überhaupt das Konzept ist. Ob du was kaufst, ob du was leihst, ob du irgendwie Zugang kaufst, unklar. Unklar. Ja, es ist irgendwie, es gibt noch kein. Ich prangere das nämlich nach wie vor an, dass es für mich keinen Grund gibt, eine Next Generation Konsole zu kaufen. Immer noch. Aber warum? Du hast doch schon Apple TV. Der kann ja auch noch keine Spiele. Eben. Das ist eine Konsole, wo keine Spiele drauflaufen. Brauchst nicht noch eine. Außerdem haben wir ja die Wii U auch noch hier. Und gut, die Wii U haben wir noch. Da kommen jetzt demnächst Spiele. Und da gibt es auch schon ein paar. Ja? Das ist mal gut, wie wir immer verzweifelt sagen, es kommen ja bald Wii U-Spiele. Nee, Mario Kart habe ich jetzt bestellt. Ja, und da freue ich mich auch schon drauf. Ich habe es irgendwie im Target in Amerika ein bisschen Probe gespielt. Ah, verstehe. Und zwar ganz gut. Aber es ist irgendwie, es verliert ein bisschen an Charme, wenn es die volle Auflösung hat, finde ich. Aber naja. So, hat aber trotzdem genug Spaß gemacht. Da freue ich mich drauf, hier ein bisschen Mario Kart 8 zu zocken. Und die Wii U haben wir hier auch schon aus Gründen rumstehen. Ja, wegen New Super Mario Brothers eigentlich, oder? Das war so das Einzige. Ja. Die 3D war nicht so dolle, hat nicht so viel Spaß gemacht, in Gruppen zu spielen. Naja, aber Mario Kart wird schon gut. Und Zelda dauert halt auch noch ewig. Das dauert alles noch ewig. Ja, bei Zelda bin ich mir nicht mehr sicher, ob es wirklich für die Wii U kommt. Oder für die nächste dann. Ja. Okay. Splatoon. Vielleicht sollte ich Wind Waker einfach nochmal spielen. Ja, genau. Wind Waker im Wii U Dingsbums Store. Warum wird das nicht für Metroid gemacht? Also wenn es nochmal für Metroid gemacht werden würde, so ein Wii U Update für die Metroid Prime. Ja, okay. Klar. Ja. Also sofort. Ich würde sofort wieder kaufen und nochmal durchspielen. Tja. Naja, wenigstens wird Grim Fandango jetzt geremastert. Ja, sehr gut. Aber cool. Das wird ja auch ganz schön lang dauern, schätze ich. Schätze ich auch. Meinst du? Meinst du, wir haben es noch nicht fertig? Wann kommt eigentlich Broken Age 2? Ja, eben. Das kommt wahrscheinlich Ende des Jahres und dann fangen wahrscheinlich jetzt schon mit Grim Fandango an, aber. Da war ich ja entsetzt, dass du wirklich auf die Wand geguckt hast und dir was gemerkt hast. Ich habe nämlich auch auf die Wand geguckt, aber ich habe mir nichts gemerkt. Ich kann das ausschalten dann. Ich habe nicht mal drauf. Ich habe mir nichts gemerkt von der Wandgewand, habe ich das behauptet? Ich hätte auf die Wand geguckt. Du hast da hingeguckt. Aber du hast andere Dinge gesehen. Nein, ich meinte, ich habe andere Dinge, geheime Dinge gesehen, nicht auf der Wand, sondern. Ach so. Ja. Ich hab da nochmal hingeguckt, nachdem ich wusste, dass ich nicht hingucken soll und mich nicht spoilern lassen. Also ich habe es aber dann vergessen. Das ist gut. Es funktioniert bei mir super. Wenn ich was nicht wissen soll, dann vergesse ich das wirklich. Dann fällt es mir erst wieder ein, wenn es alle wissen. Das ist natürlich schön, weil kannst du mal behaupten, habe ich schon lange gewusst, habe ich vergessen. Ja, wahrscheinlich ist das nur so ein kleiner Außenseiterreflex aus der Schule noch. Genau. War gar nicht so gemeint. Ja, ich habe es jetzt geschafft, tatsächlich den Dialog zu poppen. Mhm. Und zwar ist das Laden fehlgeschlagen. Und da sieht man den 3D-Effekt. Der Dom wieder. Da sieht man den 3D-Effekt auch kaum noch. Haben die den runtergedreht? Irgendwann? Weiß nicht. Vielleicht hat man sich auch dran gewöhnt. Aber ich finde den Dialog schön, den muss ich jetzt noch vorlesen. Es ist nicht genügend Speicherplatz verfügbar, um Schwerkraft zu laden. Das ist schön. Ja. Ja, dann. Ja. Dann machen wir mal Speicherplatz indem ich Podcasts lösche. Das ist ja übrigens auch ein Punkt, den wir vorher erwähnen hätten sollen. Die Podcasts-App ist jetzt in iOS 8 standardmäßig mit bei und Teil des Betriebssystems. Und kann nicht mehr gelöscht werden. Ja, ja und iBooks auch. War's ja, ich finde auch. Das finde ich tatsächlich eine sinnvolle Sache, dass mit dem nicht gelöscht werden können. Ja gut, ist mir wurscht. Ja, aber eigentlich haben sie doch den anderen Move gemacht, oder? Dass sie im App Store sind und Updates außer der Reihe machen können. Naja, aber wahrscheinlich waren ihnen die Reviews von der Podcast-App zu peinlich. Ach stimmt, jetzt gibt es dann wieder keine Reviews mehr. Das ist nicht auch von Vorteil und das ist nicht im Store. Warum aber dann iLife, sage ich schon, iWork nicht gleich auch mit drin ist, verstehe ich auch nicht. Weil es ja mit jedem neuen Gerät auch neu. Nee, kostet doch kein Geld mehr. Kostet doch, wenn du ein neues Gerät kaufst, ist alles umsonst. Echt? Ja, seit der letten Keynote schon. Okay. Wo Eddie sich so verpeinlicht hat. Der diesmal sich Gott sei Dank nicht verpeinlicht hat. Weil er gar nicht da war. Ja. Ja. Obwohl es ja ein Cloud-Thema gab, aber nun ja. Nee, aber er ist ja mehr Medien jetzt. Er muss ja mit Dr. Dre und so wahrscheinlich irgendwie. Der hätte auch mit Dr. Dre telefonieren können auf der Bühne. Ja, aber muss schon nicht sein. Ja, offensichtlich. Man schämt sich auch bei Apple für Eddie. Ein bisschen. Oh. Tja. Nun ja. Kurze Folge dieses Mal. Echt? Ja, 45 Minuten. Nicht? Aber das ist quasi eine Seite einer MC-Kassette. Sonst peilen wir immer die CD-Länge an. Das ist quasi jetzt eine Retro-Folge. Kassetten? Ja. Krass. Habe ich auch noch ein paar zu Hause? Ich auch. Ich habe es mein einziges wieder... Kassettendeck ist aber im Auto. Cool. Ich habe einen Walkman, um Kassetten irgendwie zu digitalisieren. Und ich habe noch Bussi-Bär, Hörspielkassetten. Bussi-Bär? Mhm. Oh, ja. Wow. Ja. Flitzende Bussi-Bär auch mal. Bussi-Bär auch auf Schallplatte damals. Und Pumuckl. Pumuckl hatte ich auch auf Schallplatte. Ja, Pumuckl hatte ich auch auf. Die sind viel wert inzwischen. Ach echt? Ja, ja. Ja. Die waren mal so Flohmarktware und aber so. Es gibt so Pumuckl-Sammler, die komplette Serie haben wollen und da kann man eigentlich mit alten. Schallplatten? Ja. Ich habe ja sogar einen, das habe ich leider nicht mehr, aber so von Hans Clarin signiertes Overlay, so Folien-Overlay von einer Pumuckl-Folge, weil Hans Clarin damals schon so berühmt war, dass er bei uns im Holzmarkt war. Im Holzmarkt? Ja, so diese, oh, tun mir die Leute leid, weil sie jetzt irgendwie im Baumarkt singen und Interviews geben und sowas. Naja. Hans Clarin war beim Stämmer signiert. In Bachmering und hat Pumuckl Overlay-Folien signiert und ein bisschen was erzählt. Und ein bisschen Pumuckl gesprochen natürlich, bis seine Stimme das wieder nicht ausgehalten hat. Ist ein Holzmarkt jetzt eher sowas wie ein Baumarkt oder wie ein Sägewerk? Es ist so eine Mischung. Ich glaube, der Stämmer ist so eine Mischung aus einem Sägewerk und verkauft halt so Outdoor-Holzbauten. Also was weiß ich, von der Hütte bis zur Schaukel über Gartenzaunen. Verstehe, aber ja, auch so, ich brauche so ein Brett 3x4 und dann sägt er das für dich. Vielleicht auch. Also sie haben zumindest noch so ein Sägewerk da auch noch gehabt. Das damals auch so mit echt so noch mit Wasser und so. Das ist eigentlich ganz cool. Cool. Ja, in diesem Sinne, ich glaube, wir verlassen die Interessensbereiche der Fanboys an dieser Stelle. Wir sagen einfach auf Wiedersehen bis nächste Woche. Vielleicht gibt es ja dann mehr Nachrichten, die uns interessieren und über die wir reden. ansonsten, schöne Restwoche noch. Jo, macht es gut. Tschüss. Winke, winke.